6. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Sandra Schmidt. Knecht Ruprecht von Johann Meyer. Sagt, habt ihr ihn schon mal gesehen? Ganz überschneit von Flocken? Erst wenn die Kinder schlafen gehen, macht er sich auf die Socken. Dann wandert er von Haus zu Haus, nicht fürchtend die Gespenster, nicht achtend Winters Sturm und Graus, und kommt vor alle Fenster. Und sind die Eltern schon allein, so klopft er an, ich wette. Wer da? Knecht Ruprecht. Nur herein, die Kinder sind zu Bette. Und in die Stube tritt er dann. Ei, sieh, da bist ja wieder, du lieber alter Weihnachtsmann. Nun komm und setz dich nieder. Der alte Ruprecht, wie ihm schwitzt das Haupt, das Lockenvolle. Wie der auch in dem Schafsfell sitzt, sitzt keiner in der Wolle. Fast nichts als Rauwerk ist sein Rock, das desto mehr er schütze. Auch trägt er einen langen Stock und eine Pudelmütze. Und an der Mütze obendrein zwei große Ohrenklappen. So mag es wohl die Mode sein im Eisbärenland der Lappen. Und weil in einer Nacht einmal die Nase Not gelitten, hat er sich gar ein Futteral dafür zurechtgeschnitten. Und dann die Stiefel, Himmel, nein, die sind ja wie Kanonen. Ich glaube fast, es könnt darein von euch schier einer wohnen. Und dann das rote Handschuhpaar. Knecht Ruprecht ist nicht eitel, sonst trügt der Alte doch für wahr nicht solche Fuchsfellbeutel. Und nun erst recht der Bart. Gewiss, der macht euch alle bangen. Er ist ganz grau und überdies mit Reif und Schnee behangen. Zwei Ellen misst er, dass es brummt, schon ohne ihn zu recken. Und wenn er in die Stube kommt, gleich fängt er an zu lecken. Wo wohnt er denn, der alte Knecht? Da könnt ihr alle fragen. Von allen weiß es keiner recht, und keiner kann's recht sagen. Er geht hinaus, er kommt herein, sein Leben ist das Wandern, in dunkler Nacht und ganz allein, von einem Ort zum andern. Und sieh, was trägt der Huckepack auf seinem krummen Nacken? Ihm hängt ein ungeheurer Sack herab bis auf die Hacken, und unterm Arm noch ein Paket. Wer wär sich das vermuten? Es guckt was raus. Oh, seht, oh, seht, das sind ja lauter Ruten! Nun Sack herab und Bündel auf, die Kinder zu bedenken. Von allem hat er nichts zu Kauf, doch alles zu verschenken. Sagt an, ihr lieben Eltern beid, nun geht's nach Reih und Nummer. Wer machte euch am meisten Freud und wer am meisten Kummer? Das muß ihm haarklein nun Mama von jedem Kind erzählen. Und ebenso darf auch Papa das Kleinste nicht verhehlen. Und ganz danach, wie jedes war, ob gut, mehr oder minder, so reicht er nun die Gaben dar, zum Christfest für die Kinder. Wer artig war, sich brav gemacht, wer freundlich und bescheiden, der wird im Überfluss bedacht, den mag er gerne leiden. Doch wer geachtet gar zurück, ins Gegenteil, oh Schande, dem gibt er nur ein einzig Stück an einem seidenen Bande. Und was für eins? Ob ihr es kennt, ihr alle liebe Kinder? Es hängt am Christbaum, wenn er brennt, und warnt die kleinen Sünder. Knecht Ruprecht weiß gar wohl Bescheid, das müsst ihr wohl bedenken, und wird die Gaben allezeit nur nach Verdienst verschenken. Nun packt er ein, es ist sein Wunsch, noch andere zu besuchen. Der Vater gibt ihm ein Glas Punsch, die Mutter einen Kuchen. Und ehe er noch das Haus verlässt, ruft er zurück im Gehen, adieu, ein fröhlich Weihnachtsfest, ein fröhlich Wiedersehen. Ende von Knecht Ruprecht.